sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Spiegel im Januar wollen wir uns zu Beginn mit einer Kritik der Diktatur der Arbeit befassen, mit einem Artikel aus der Graswurzelrevolution vom Januar. Dann wenden wir uns Syrien zu und haben hierzu einerseits einen Artikel aus dem Sheni-Info vom 7.01.2013 über Syrien, Türkei interveniert, Bundesrepublik unterstützt, und einen Artikel von der Adapt a Revolution Kampagne, der lautet 3 Fragen zur syrischen Revolution. Und dann wollen wir uns mit der Klima- und Energiewochenschau von Telepolis, dem Internetportal der Energiepolitik, zuwenden und dem Artikel Erfolg kommt ungelegen, umweltfreundliche Energieversorgung und wie die erfolgreich ausgebaut wird und über die Hitzewelle in Australien alle Rekorde bricht. Hierum geht es in der Energie- und Klimawochenschau von Telepolis, wie wir eine weltweite AKW-Bilanz von 2012 für euch von dem Internetportal Kontratom vorstellen wollen. Beginnen wir heute mit einem Artikel aus der Graswurzelrevolution. Dies ist eine anarcho-pazifistische Zeitung, die es seit über 40 Jahren gibt, und sie erscheint in Münster und wird in einem Kollektiv herausgegeben. Und die Januar-Ausgabe befasst sich nicht nur mit Protesten gegen einen AKW-Bau in Indien, mit die Mediation zum Beispiel in Stuttgart, also bei den Protesten um Stuttgart 21, diesen Bahnhof, dazu genutzt werden kann, also dass Bürgerbeteiligung zum Spaltpilz wird oder Spaltpilz gemacht wird bei Protestbewegungen, sondern es wird sich auch um Arbeit gekümmert, wie Arbeit die Menschen zwingt, sich anzupassen, im Kapitalismus zu funktionieren. Und diesen Artikel wollen wir euch jetzt im Folgenden vorstellen. Von Fußfesseln und Spaziergängen gegen das Diktat der Arbeit. Die elektronische Fußfessel bietet damit auch Langzeitarbeitslosen und therapierten Suchtkranken die Chance, zu einem geregelten Tagesablauf zurückzukehren und in ein Arbeitsverhältnis vermittelt zu werden. Mit diesem Satz forderte 2005 der damalige Justizminister und heutiger Vorsitzender der hessischen CDU-Fraktion, Christian Wagner, die Repression gegen jene, die das Kapitalsverbrechen nichts aus sich zu machen, schuldig befunden werden, auf ein höheres Niveau zu heben. Diese Forderung löste einen Sturm der Empörung aus. Justizminister, knallt durch, titelte die Bild-Zeitung. Tatsächlich sollte die Forderung weit weniger überraschen, ist doch die moralische Pflicht zu arbeiten ein Grundpfeiler kapitalistischer Ideologie. Die Weigerung, etwas aus sich zu machen, sich zu verwerten, kommt einer Desertation aus dem kapitalistischen Heer gleich. Ein Ziel brauchen's immer. Ein Ziel ist, worauf man schießt, lässt Brecht einen Protagonisten seiner Flüchtlingsgespräche zum Thema Arbeit sagen. Kein Wunder also, dass gegen diese Deserteure Maßnahmen gefordert werden, die sonst Schwerverbrecherinnen vorbehalten bleiben. Obwohl ein Großteil der menschlichen Arbeitskraft längst durch Maschinen überflüssig gemacht wurde, werden noch immer alle Register von Propaganda und Repression gezogen, um den Fetisch der Lohnarbeit aufrechtzuerhalten. Der Grund dafür liegt einerseits darin, dass die Existenz der Möglichkeit, keiner Lohnarbeit nachzugehen und trotzdem würdevoll zu leben, Ausbeutung nahezu unmöglich machen würde. Andererseits erfüllt Arbeit den Selbstzweck eines Hamsterrades, das die Arbeitenden in Bewegung hält und so von dummen Gedanken abhält. Nietzsche stellte fest, dass eine solche Arbeit die beste Polizei ist, dass sie jeden im Zaume hält und die Entwicklung der Vernunft, der Begehrlichkeit, des Unabhängigkeitsgelüst kräftig zu hindern versteht. In ihrer Geschichte war die Lohnarbeit immer auch ein polizeiliches Problem, dessen Durchsetzung unzählige Todesopfer kostete. Schon im 16. Jahrhundert beauftragte der königliche Rat in England Spezialbeamten mit der Jagd auf Arbeitsunwillige. Allein während der Regierungszeit Heinrich VIII. Wurden so 12.000 Vagabunden gehängt. Heinrichs Thronfolger Eduard VI. Verabschiedete einen Erlass, in dem er alle guten Bürgerinnen dazu aufrief, jede Person, die seit mehr als 3 Tagen keiner Arbeit nachgeht, aufzugreifen und vor 2 Richter zu steppen, die dem besagten Herumtreiber sofort an der Brust mit einem glühenden Eisen den Buchstaben V einbrennen lassen sollen und die besagte Person demjenigen, der sie vorgeführt hat, für den Zeitraum von 2 Jahren als Sklave überlassen. Im 17. und 18. Jahrhundert erlangte die Amsterdamer Umerziehungsanstalt Raspius Ruhm für ihre kreativen pädagogischen Methoden. Arbeitsunwillige wurden in einen Keller gesperrt, den Wasser geleitet wurde. Damit wurden sie vor die Wahl gestellt, entweder zu arbeiten, also das Wasser mit großer Geschwindigkeit wieder abzupumpen, oder zu ertrinken. Die Forderung nach einer Fußfessel für Arbeitslose steht also in einer langen Tradition, auch wenn heute verstärkt auf Propaganda gesetzt wird, wie zum Beispiel auf das mittlerweile auf allen privaten Kanälen ausgestrahlte Hartz-IV-Fernsehen oder Erziehungsmaßnahmen, die in Ratgebern mit Titeln präsentiert werden wie »Faulheit ist heilbar, ein Leitfaden für Eltern«. Ein zentrales Element dieser Propaganda ist Rassismus. Die Konkurrenzideologie ist untrennbar verbunden mit nationalistischer und rassistischer Hetze nach dem Motto »Deutsche Hamsterräder nur für Deutsche«. Die kapitalistischen Gesellschaften haben sich gar eine eigene Rasse konstruiert, der sie die Nichtarbeit als Stigma zuschreiben. Die Zigeuner, ein Schimpfwort für Sinti und Roma oder zeitweise für Vagabunden im Allgemeinen. Dieser Rassismus führte im Dritten Reich zu einem Genozid, den schätzungsweise 500.000 Sinti und Roma zum Opfer fielen. Dieser Genozid Porajmos wurde von der BRD erst 1982 anerkannt. 1956 lehnte der Bundesgerichtshof einen Entschädigungsanspruch von Roma und Sinti mit der Begründung ab, dass diese nicht aufgrund von Rassismus verfolgt wurden, sondern weil sie tatsächlich asozial seien. Aktuell erfreuen sich zur Unterwerfung der Körper unter das Diktat der Lohnarbeit Aufputschmittel stetig steigender Beliebtheit. Kaffee ist ihr Klassiker. Die Kultur des Kaffeetrinkens ist eine völlig andere als beispielsweise die des Teetrinkens. Während letzterer, meist in kleineren Mengen, genussvoll gestürft wird, ist eine lückenlose Kaffeezufuhr über die gesamte Arbeitszeit keine Seltenheit mehr. Mit einer Pause ist der Kaffeekonsum längst nicht mehr verbunden. Er wird in riesigen Mengen lustlos heruntergekippt. To go, beim durch die Straße hetzen, beim Autofahren oder vor dem Bildschirm. 150 Liter werden hierzulande pro Kopf im Jahr getrunken. Damit ist Kaffee in Deutschland das meistkonsumierte Getränk überhaupt, noch vor Wasser. Der flüssige Kaffee wird jedoch zunehmend ersetzt durch Koffeintabletten oder andere Präparate, die weniger Zeit zur Einnahme benötigen und eine stärkere Wirkung haben. Im Internet fragen erschöpfte Menschen in verschiedenen Foren nach Empfehlungen für Aufputschmittel. Ein Beispiel eines anscheinend 18 Jahre alten Jugendlichen. Es gibt Tage, da musst du bis 23:30 abends arbeiten und am nächsten Tag wieder um 6 zur Frühschicht antanzen. Das heißt, um 5 aufstehen. Also, so an einem Tag wie heute, wo sich das vorher Beschriebene wieder mal ereignete, trinke ich gegen 5 Espresso und ca. 11 Ristretto, die kleineren mit der glaub doppelten Dosis Koffein. Habe dann nach einer gewissen Zeit auch ziemliches Magenbrennen, das sich dann jedoch nach öfterem Wasserkonsum wieder verzieht. Ich fühle mich während der Arbeit manchmal auch ein bisschen komisch, jedoch voll konzentriert und arbeite sicher 5-mal schneller als normal. Habe mir auch schon überlegt, was zu ziehen, Koks etc. vor der Arbeit. Da ich jedoch nicht unbedingt da reinrutschen möchte, wollte ich fragen, ob mir Koffeintabletten wohl helfen würden. So eine Schicht von 6 Uhr morgens bis abends, mancher bis um 17 oder 18 Uhr, ist ohne so viel Koffein für mich der reine Horror. So fragt ein Jugendlicher in einem Internetforum. Auch die politische Linke war nie gefeit von dem Fetisch der Arbeit. Im Gegenteil ist die Geschichte des Klassenkampfes zu großen Teilen ein Kampf um das Recht auf Arbeit gewesen. Lenins Ausspruch, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, bringt dieses Verhältnis auf den Punkt. Aber auch in heutigen, nicht stramm marxistisch, sondern libertär verorteten Gruppen übertragen sich die Denk- und Handlungsmuster des kapitalistischen Alltags, die politische Praxis. Diese oder jene Aktion muss um jeden Preis organisiert werden, bis die Nazis aufmarschieren oder der Kasten rollt. Unreflektierte Ansichten, den eigenen Kontexten müssen in ihre Grenzen gewiesen werden, etc. Dabei ist die Gefahr groß, in das Handlungsschema der Effizienz und Konkurrenz zu verfallen mit allem, was dazugehört. Der Kampf um Status findet sich in vielen Politgruppen in nicht weniger starker Ausprägung als in kapitalistischen Unternehmen. Burnout durch Überlastung ist in diesen wie in jenen an der Tagesordnung. Eine emanzipierte Praxis muss außerhalb des Arbeitswahns liegen, muss sich dezidiert gegen das Prinzip Arbeit richten. Eine solche Praxis muss eine achtsame sein, die im gegenwärtigen Moment verankert ist und sich nicht in Projektion und Identitätskämpfen verrennt. Eine Praxis, die es ermöglicht, die verschiedenen Gefühle wie Wut und Ohnmacht, aber auch Freude wahrzunehmen, die in einem selbst und bei Mitstreiterinnen gerade präsent sind, anstatt sie aus Effizienzgründen beiseite zu schieben. Eine solche Praxis benötigt Muße, die heute hart erkämpft und erlernt werden muss. Angesichts der gesellschaftlichen Verhältnisse ist jeder absichtslose Spaziergang eine antikapitalistische Demonstration. Das Schöne dabei ist, dass wir jeden Moment damit anfangen können, ob wir allein oder in Politgruppen sind, ob auf Arbeit oder bei der Aktionsvorbereitung, fast immer besteht die Möglichkeit anzuhalten. Wir können aus dem Fenster schauen und die Wolken betrachten, einen dampfenden Tee genießen und die Zeit für ein ernst gemeintes "Wie geht es dir?" nehmen, das zu mehr als einer 3-Sekunden-Antwort einlädt, oder einfach vor uns hinstarren, notfalls auf irgendwelche Dokumente, damit wir dabei nicht gestört werden. Zumindest hat eine solche Praxis der Absichtslosigkeit noch niemandem geschadet, während Lohnarbeit jedes Jahr mindestens 2 Millionen Menschen das Leben kostet. Müßiggangs und der Entspannung und des Nichtstuns aus der Graswurzelrevolution wollen wir uns jetzt überhaupt nicht entspannten Verhältnissen zuwenden, sondern wir wollen uns mit dem Genie-Info, dieses ist ein monatlich erscheinender Online-Newsletter, der herausgegeben wird von dem kurdischen Frauenbüro für Frieden aus Düsseldorf. Den findet ihr im Internet unter CENI, also Tscheni-Kurdistan.com. Und hier geht es um Syrien, was dort passiert zurzeit. Und der Artikel lautet: Türkei interveniert, Bundesrepublik unterstützt. Deutschland wird endgültig Kriegspartei. Der Ankündigung von Bundeskanzlerin Merkel beim letzten Besuch des türkischen Ministerpräsidenten Erdogan, Deutschland fühle sich für die Sicherheit der Türkei verantwortlich, sollen nun Taten folgen. Sinn der Raketenabwehrstationierung sei angeblich, die Türkei vor syrischen Luftwaffen und Raketenangriffen zu schützen. Dass dieses Szenario an den Haaren herbeigezogen ist, räumen sämtliche politischen Sachverständigen und Medienkommentatoren ein. Ein Angriff Syriens auf die Türkei wäre für den syrischen Präsidenten Assad in der aktuellen Situation Selbstmord. Die Patriot-Raketen dienen nicht dem Schutz der türkischen und kurdischen Bevölkerung im Grenzgebiet. Sie geben vielmehr der türkischen Armee Feuerschutz, bei deren Unterstützung islamistische Söldnerbanden, insbesondere in den kurdischen Landesteilen Syriens. Damit leistet die Bundesregierung aktive Unterstützung bei der Vorbereitung neuer Massaker an der kurdischen Bevölkerung. Auch wenn sich die Türkei aufgrund der Flüchtlinge aus Syrien und gelegentlicher Granateinschläge bislang unbekannten Ursprungs in Grenznähe als Opfer darstellt, ist sie als einer der hauptverantwortlichen Kriegstreiber für die desolate Situation in Syrien im hohen Maße mitverantwortlich. Nach kurzem Zögern zu Beginn der Proteste in Syrien setzte Ministerpräsident Erdogan auf den Sturz Assads in der Hoffnung, durch eine dortige Machtergreifung der mit seiner AK-Partei verbündeten sunnitischen Muslimbrüder den türkischen Einfluss in der Region auszubauen. Die Ausbildung und Aufrüstung der sogenannten Freien Syrischen Armee, FSA, in türkischen Ausbildungslagern sowie logistische Unterstützung durch aus Katar und Saudi-Arabien finanzierte Waffenlieferungen sorgten in kurzer Zeit dafür, dass sich der anfängliche demokratische Aufstand der syrischen Bevölkerung in einen religiös-ethnischen Bürgerkrieg unter Beteiligung zahlreicher ausländischer dschihadistischer Söldner verwandelt hat. Dieselbe Türkei, die sich nun als Opfer syrischer Aggression darstellt, bombardiert zudem regelmäßig völkerrechtswidrig Ziele im Nordirak und begeht im eigenen Land im Kampf gegen die kurdische Guerilla Kriegsverbrechen durch den Einsatz chemischer Waffen. Die Gefahr einer direkten syrisch-türkischen militärischen Konfrontation geht eindeutig von der Türkei aus. Schon im Sommer ließ sich die türkische Regierung eine Militärintervention in Syrien per Parlamentsbeschluss absegnen und zog in den letzten Monaten massive Militärkräfte an der Grenze zusammen. Auf internationaler Bühne wird die Türkei nicht müde, nach libyschem Vorbild eine Flugverbotszone für Teile Syriens entlang der türkischen Grenze zu fordern. Dabei wird offen eingeräumt, dass diese Gebiete dann als ungestörtes Aufmarschgebiet der diffusen bewaffneten syrischen Oppositionskräfte und dschihadistischen Banden dienen sollen, um den Sturz Assads zu beschleunigen. Hauptziel der Türkei ist hier in dieser Schutzzone, die kurdischen Autonomiebestrebungen in Syrien von Anfang an zu ersticken, wobei sich die türkische Armee zurückhalten und wie schon jetzt die Drecksarbeit den Söldnereinheiten der FSA überlassen würde. Ein solches Vorhaben traut sich die Türkei aber ohne die Unterstützung der NATO nicht zu. Aufgabe der in Aussicht gestellten Patriot-Abwehrraketen der Bundeswehr wäre es, diese Flugverbotszone abzusichern, sei es durch direkten Abschuss syrischer Kampfflugzeuge in Grenznähe oder durch die Abwehr zu erwartender syrischer Gegenangriffe. Da aufgrund der Haltung Russlands und Chinas kein UN-Mandat für ein direktes Eingreifen in Syrien zu erwarten ist, wäre zumindest ein Einsatz im syrischen Luftraum eindeutig völkerrechtswidrig. Angesichts der Tatsache, dass sich eine große Mehrheit der türkischen Bevölkerung, einschließlich der AKP-Anhänger, gegen eine weitere militärische Eskalation mit Syrien ausspricht, verbietet es sich auch im Zusammenhang mit der geplanten Aufstellung der Patriot-Raketen von einem Schutz der Türkei zu sprechen. Geschützt werden soll hier nicht die Bevölkerung, sondern das Hegemonialbestreben der AKP-Regierung. Mit ihrer einseitigen Parteinahme und Aufrüstung der bewaffneten, vom Ausland aus agierenden syrischen Opposition ist die Türkei nun an ihrer Grenze mit einem Bürgerkrieg konfrontiert. Als größte Gefahr betrachtet die Türkei vor allem die Entwicklung im kurdischen Teil Syriens, wo sich unter Vermeidung größeren Blutvergießens kurdische Selbstverwaltungsstrukturen etabliert haben, die sowohl zum Assad-Regime wie auch zu der von den Muslimbrüdern dominierten syrischen Opposition Abstand halten. In den weitgehend kriegsverschonten kurdischen Gebieten betreibt die Türkei eine aktive Destabilisierung. So hat sie etwa in der kurdischen Stadt Serikani, Ras al-Ain, Militante der Freien Syrischen Armee gegen den Willen der Bevölkerung über die türkisch-syrische Grenze einmarschieren lassen und dadurch erst Gefechte mit der zuvor gar nicht mehr in dieser Stadt stationierten syrischen Armee provoziert. Die nachfolgenden Luftangriffe direkt am Grenzstreifen dienten unter anderem zur Rechtfertigung für die Anforderungen von Patriot-Raketen. Leider steht die Türkei mit ihrer Kriegspolitik nicht allein da. Auf Betreiben des französischen Präsidenten Hollande soll die syrische Opposition nun auch offiziell mit Waffen beliefert werden, um das Baath-Regime zu stürzen. Die Verlegung deutscher Patriot-Raketen dient demselben Zweck und hat mit defensiver Verteidigung nichts zu tun. Entgegen vorgetäuschten humanitären Argumenten sind die Hintergründe der westlich-türkisch-arabischen Intervention in Syrien geostrategischer Natur. Mit einer Schwächung Syriens, sei es durch Government Change oder Bürgerkrieg, soll hauptsächlich dem Iran ein Bündnispartner genommen werden. Die Destabilisierung des Iran stünde dann als nächstes auf der Tagesordnung. Während die hiesige Presse die Kriegsverbrechen der verschiedenen unter dem Mantel der FSA agierenden Gruppen stillschweigend als Kollateralschäden auf dem Weg zur Beseitigung Assads in Kauf nimmt, werden über die in Westkurdistan das Vertrauen der Bevölkerung genießende Partei PID gezielt Lügen verbreitet, sie stünde an der Seite Assads oder unterdrücke die Bevölkerung. Anstatt die kurdische Vorstellung des demokratischen Konföderationalismus als Modell des friedlichen Zusammenlebens verschiedener Religionen und Ethnien im Mittleren Osten zu unterstützen, wird gerade die kurdische Befreiungsbewegung in allen Teilen Kurdistans von Europa und den USA massiv bekämpft. Statt der Suche nach politischen Lösungen findet eine endlose Kette von Militärinterventionen statt, bei der der eine Einsatz, Libyen, die Gründe für den nächsten schafft, Mali. Der Mittlere Osten braucht weder Patriot-Raketen an der türkisch-syrischen Grenze noch deutsche Panzer für Saudi-Arabien, sondern aktive Friedenspolitik und Achtung der Menschenrechte. Dafür setzt sich die Kampagne Tatort Kurdistan weiter ein. Wir bleiben in Syrien mit unserem nächsten Artikel und der ist in der Kampagnenzeitung der Adopt a Revolution Kampagne, die ihr im Internet unter, genau wie gesagt, Adopt, also A-D-O-P-T und Revolution.org findet, erschienen. Der nächste Artikel, den ihr gleich zu hören bekommt, und zu dieser Kampagne, also in ihrer Selbstbeschreibung: Seit Anfang 2012 setzt sich Adopt a Revolution für den unbewaffneten Widerstand gegen die Assad-Diktatur ein. Hierzulande informierte die Initiative über die junge Demokratiebewegung, die trotz Gewalt und Gegengewalt auf zivile Proteste setzt. Dazu gab es eine Beilage, eben zum Beispiel in der Analyse und Kritik vom Dezember. Und um diese Kampagne gibt es auch viel Diskussion, ob sie nun wirklich zivilen Protest oder auch mit einem gewaltsamen Systemumsturz in Syrien fördert. Hierzu gibt es in der Friedensbewegung eine lebhafte Diskussion. Wer diese verfolgen möchte, kann dieses ebenfalls im vor allem leider tun. Und diese findet ihr bei der Informationsstelle Militarismus Tübingen unter imi-online.de. Dort sind auch einige kritische Stimmen zu dieser Kampagne zu hören. Weshalb wir euch aber diesen Artikel aus dieser Beilage hier vorstellen, mit dem Titel Drei Fragen zur syrischen Revolution, ist, dass hier Rosa Yassin Hassan berichtete, wie es ihr erging bei Infoveranstaltungen und welche Standardbilder ihr immer wieder bei diesen Diskussionsveranstaltungen entgegenschlagen. Darüber ein Bericht aus der Kampagnenzeitung von Adapt a Revolution. An diesem 16. September ist Damaskus nicht die Stadt, die ich kenne. Über dem Süden, dort wo die Stadtteile Kadam und Kam Yarmouk liegen, steigen Rauchsäulen auf. Im Osten, bei Djoba und Samalka, bedeckt eine riesige dunkle Wolke den Himmel. Und im Norden stehen Barzeh, Al-Balat und Altal in Flammen. Damaskus ist von Tod und Feuer umgeben. Militärflugzeuge donnern darüber hinweg und bombardieren die Ausläufer. In der Luft hängt der Geruch von Zerstörung, Angst und schmerzlichen Erwartungen. Es ist der Tag, an dem ich meine Heimatstadt nach 37 Jahren verlasse. Meinen Sohn nehme ich mit, aber meine Seele lasse ich zwischen den Rauchsäulen zurück, wo seit 18 Monaten das Herz der Revolution schlägt. Als mir eine Dame auf einer Diskussionsveranstaltung in Deutschland die Frage stellt, die ich auf fast jedem Podium beantworten muss, denke ich an diesen Tag. Wie können Sie eine islamistische Revolution unterstützen, die aus Ihnen eine unterdrückte Frau machen wird? Islamophobie schießt mir ein Wort durch den Kopf, das ich erst in Deutschland kennengelernt habe. Trotzdem antworte ich, wie immer, auf die Frage. Nicht der Islam hat diese Revolution angestoßen, sondern die Sehnsucht nach Freiheit und Würde, nach einem Stück Brot und dem Recht auf Leben. Auch wenn das Assad-Regime und westliche Medien etwas anderes propagieren, das sind die Gründe für unsere Revolution. Diese Revolution ist ein Volksaufstand und kein heiliger Krieg. Dabei versuche ich, meine Wut zu unterdrücken, denn die Dame ist freundlich. Warum rufen die Bewaffneten dann islamische Sprüche, fragt sie weiter, diesmal etwas weniger freundlich. Auch wenn das einige tun, handelt es sich noch lange nicht um einen religiös motivierten Aufstand. Es gibt auch viele Bewaffnete, die weder mit dem Islam noch sonst einer Religion etwas am Hut haben. Wenige religiös-fundamentalistische Gruppen versuchen leider, die Revolution für ihre Sache auszunutzen. Sie erwecken den Anschein, es sei ihre Revolution, was uns sehr schadet. Aber in Syrien wird ein gemäßigter Islam praktiziert. Fundamentalisten sind selten. Doch das scheint sie nicht zu überzeugen. Es bedrückt mich, wenn ich mich rechtfertigen muss. Eigentlich hätte ich doch selbst allen Grund, die anderen anzuklagen, nichts für die Wahrung der Menschenrechte in meinem Land zu tun. Ich erzähle von den Massakern und Gräueltaten an Zivilisten und der brutalen, systematischen Niederschlagung des unbewaffneten Aufstands. Immer mehr Menschen verlassen den Raum. Sie mögen das Gerede über Tod und Massaker nicht, zischt mir die Übersetzerin zu. Lass sie sich ärgern, flüstere ich zurück. Auch jetzt, in diesem Moment, sterben in Syrien Menschen. Trotzdem ärgere ich mich, dass die Zuhörer nicht einmal ein paar Minuten folgen können, wenn ich von Leid und Tod spreche. Wie erniedrigend, dass es sie langweilt, wenn in Syrien Menschen sterben. Ich erzähle einfach weiter, bis der Saal fast leer ist und nur diejenigen bleiben, in deren Augen ich Sympathie und Anteilnahmen erkennen kann. Dann hebt ein Mann die Hand und fragt, was ich schon oft gehört habe. Sie verteidigen also eine sektiererische Revolution. Er klingt vorwurfsvoll. Wer sagt, dass es sich um einen Konflikt zwischen den Konfessionen handelt? Frage ich zurück, getroffen, weil ich Konfessionalismus aus tiefstem Herzen ablehne. Die sunnitische Mehrheit kämpft doch gegen alle Minderheiten, antwortet er, als sei er es, der aus Syrien stammt. Ich unterdrücke meine aufsteigende Wut, als ich daran denke, wie Aktivisten aller Minderheiten Schulter an Schulter auf Demonstrationen waren und wie alle in Syrien gemeinsam Liebe, Trauer, Angst und Zusammenhalt gespürt haben. Auch an Ereignisse mit religiösem Hintergrund denke ich, die ich immer als Randerscheinungen abgetan habe. Sie irren, die Revolution ist kein Aufstand von Sunniten gegen die Minderheiten. Der Konfessionalismus ist eine Lüge, die mit dem Regime verschwinden wird. Warum sind denn alle Demonstranten Sunniten? Sie sind in der Mehrheit, aber 70% der Gesellschaft sind sunnitisch. Und Sie? Fragt er. Ich bin Syrerin. Nein, ich meine, was ist Ihre Konfession? Ich schweige, denn ich kenne den Versuch, mir eine Antwort auf diese Frage zu entlocken. Das Publikum hört nur, was es hören will, und letzten Endes stehe ich selbst am Pranger. Es folgt die dritte, aggressivste Frage. Warum fehlen die syrischen Frauen bei der Revolution? Auch hier klingt eine Vorverurteilung mit, als wäre es keine Frage, sondern eine Konfrontation mit einem Beweis. Am Anfang waren fast alle Demonstrationen gemischt, es gab sogar reine Frauendemos. Doch mit der zunehmenden Gewalt gegen die Proteste haben sich viele Frauen entschieden, nicht ihr Leben zu riskieren. Und bei der bewaffneten Opposition? In der Regel sind Frauen nicht ausgebildet, Waffen zu tragen. Also spielen sie doch keine Rolle. Doch die Revolution besteht aus mehr als dem bewaffneten Kampf. Obwohl ich das mit vielen Geschichten belege, ist die Fragende nicht überzeugt. Nach 2 Monaten Diskussionsrunden in Deutschland ist mir inzwischen klar, dass der Blick der Menschen auf die Revolution verengt ist und dass sie das große Bild nicht mehr erkennen. Diese 3 Fragen sind ein Beispiel dafür, dass sich alle auf einen kleinen schwarzen Fleck konzentrieren und deshalb die schönen, hellen Teile der Revolution übersehen. Damit übersehen sie auch Millionen syrischer Flüchtlinge, Hunderttausende Gefangene, Zehntausende Tote und hunderte zerstörte Städte und Dörfer sowie die Verletzung der Menschenrechte, die sie doch immer verteidigen wollen. Nach jeder Diskussion tut mir deshalb das Herz vor Trauer weh. Doch außer Diskussionen und Schreiben bleibt mir nichts, um Teil dieser Revolution zu sein, denn meine Heimat musste ich verlassen. Wenden wir uns ökologischen und energiepolitischen Themen zu. Beginnen wollen wir dieses mit des Internetportals Telepolis für Netzkultur, wie dieses Portal selber sagt. Und der Artikel heißt Erfolg kommt ungelegen und es wird hier um den Ausbau der erneuerbaren Energien in der BRD gehen und auch um folgende Klimakatastrophe, ehe wir dann in einem zweiten Artikel von dem Internetportal Kontratom uns mit den AKWs, wie viele AKWs im Betrieb sind und dergleichen mehr weltweit befassen werden. Aber jetzt erstmal Erfolg kommt ungelegen. Die Energie- und Klimawochenschau. Während sich hierzulande Journalisten und Regierungen über umweltfreundliche Energieversorgung ärgern, bricht in Australien schon wieder eine Hitzewelle alle Rekorde. Das Jahr fängt mit einer guten Nachricht an. Rund 7,6 Gigawatt an neuer Solarleistung sind 2012 hinzugekommen, heißt es, wenn auch noch bisher nur inoffiziell. Damit wären innerhalb von 3 Jahren Solaranlagen mit einer Leistung von gut 22 Gigawatt installiert worden, womit rein rechnerisch 5 Millionen durchschnittliche 4-Personen-Haushalte versorgt werden können. Eigentlich sollte das Anlass zur Freude sein. Immerhin gibt es, wie alle Meinungsumfragen zeigen, in der Bevölkerung einen breiten Konsens, der die Atomkraftwerke stillgelegt sehen will. Spätestens seit dem Dreifach-GAU im japanischen Fukushima ist die hiesige Gemeinde der Atomfans zu einer gesellschaftlichen Randgruppe zusammengeschmolzen. Außerdem hat sich inzwischen herumgesprochen, dass die fossilen Brennstoffe, auch die Kohle, nicht in beliebiger Menge und nicht auf ewig zur Verfügung stehen. In den Preisen für Importkohle spiegelt sich das seit einigen Jahren bereits wider. Und schließlich ist ja nun seit mindestens 25 Jahren hinlänglich bekannt, dass die Treibhausgase, die bei der Verbrennung von Kohle und anderen fossilen Energieträgern entstehen, das Klima in gefährlicher Weise verändern werden, wenn die Emissionen nicht bald zurückgehen. Nachlesen ließ sich das zum Beispiel schon 1992 in aller Ausführlichkeit in den Berichten einer Enquete-Kommission des Bundestages. Doch offensichtlich grassiert in den Redaktionsstuben die große Amnesie. Die Zeit beklagt daher gar den raschen Ausbau und moniert, dass eine noch stärkere Kürzung der Vergütungssätze nicht durchsetzbar gewesen sei. Der Solarboom sei schuld, dass die Strompreise weiter steigen. Eine Erzählung, die in den letzten Monaten so oft wiederholt wurde, dass keiner mehr meint, sie überprüfen zu müssen. Aber ist es tatsächlich so? Kommt uns der Bau neuer Solaranlagen wirklich so teuer, wie Land auf, Land ab immer wieder behauptet wird? Rechnen wir einmal nach. 7,6 Gigawattstunden ergibt bei 900 Volllaststunden im Jahr, mit denen im Allgemeinen gerechnet wird, 6,84 Milliarden Kilowattstunden, die die neuen, meist sehr kleinen Solarkraftwerke jährlich liefern. Da es arg mühsam wäre, die jeweiligen Anlagengrößen aus den Meldungen der Bundesnetzagentur herauszusuchen, gehen wir für eine Überschlagsrechnung von durchschnittlich 18 Cent pro Kilowattstunde aus, die die Betreiber der 2012 errichteten Solaranlagen für ihren Strom an Vergütung bekommen. Den größten Teil verkaufen die Netzgesellschaften an der Strombörse. Setzen wir dafür einen Preis von 4,5 Cent pro Kilowattstunde an, was eher niedrig geschätzt sein dürfte, verbleibt eine Differenz von 13,5 Cent. Diese bekommen die Gesellschaften über die EEG-Umlage erstattet, die die Privathaushalte und Gewerbebetriebe, nicht aber die großen industriellen Verbraucher mit ihrer Stromrechnung bezahlen müssen. Multipliziert man die oben errechneten 6,84 Milliarden Kilowattstunden mit den 13,5 Cent, so ergeben sich 923,4 Millionen Euro, die über die Umlage eingetrieben werden. Private Haushalte und Gewerbe verbrauchen zusammen im Jahr rund 225 Milliarden Kilowattstunden. Summa summarum bedeutet also der Zubau 2012 für sie zusätzliche Belastungen von etwa 0,4 Cent pro Kilowattstunde oder auch weniger, denn die Annahmen dieser Überschlagsrechnung sind eher konservativ. Das hört sich nicht gerade nach einer Summe an, wegen der sich viel Geschrei lohnt. Wenn aber die Koalitionspolitiker tatsächlich der Ansicht sind, der Verbraucher werde zu stark zur Kasse gebeten, wie sie lauthals verkünden, dann könnten sie ja die Stromsteuer abschaffen. Die kostet private Haushalte immerhin 2,05 Cent pro Kilowattstunde und dient unter anderem der Subvention des Steinkohlebergbaus an Saar und Ruhr. Und das wäre nur eine von einer ganzen Reihe von Maßnahmen, mit denen sich der Strompreis für die privaten Verbraucher senken ließe. Die EEG-Umlage ist zum Beispiel auch deshalb so hoch, weil der Solarstrom die Börsenpreise erheblich drückt. Würden die Energieversorger, die Strom an der Börse günstig ankaufen, aber teuer an die Verbraucher abgeben, gezwungen, ihren Preisvorteil an die Endabnehmer weiterzureichen, dann wäre die Kilowattstunde noch einmal rund 2 Cent billiger. Zu diesem Ergebnis kommt eine im Auftrag der Grünen Bundestagsfraktion erstellte Studie. Das Amüsante an den beeindruckenden Zubauzahlen ist die Erkenntnis, dass 2012 der Aktionismus der Anti-Solar-Fraktion zum wiederholten Male nach hinten losging. Eigentlich hatte man sich von der drastischen Absenkung der Vergütungssätze erhofft, den Ausbau abzubremsen. Erreicht wurde jedoch das Gegenteil. Solarinteressierte beeilten sich mit ihren Anschaffungen, um noch möglichst hohe Vergütungen zu bekommen. Dafür kann sich die schwarz-gelbe Koalition einen anderen Erfolg auf die Fahne schreiben. In Verbindung mit einem erheblichen Überangebot an Solarmodulen auf dem Weltmarkt führten die erneuten Einschnitte dazu, dass die Preise für Solaranlagen ihre rasche Talfahrt fortsetzten. 2012 verbilligten sie sich noch einmal um knapp 15-30%. Vermutlich haben Union und FDP der Technologie damit ungewollt auf dem Weltmarkt zum endgültigen Durchbruch verholfen. Derweil bekommt einer der größten Kohleproduzenten gerade am eigenen Leibe zu spüren, was der Klimawandel bedeuten kann. Ganz konkret, wenn Wissenschaftler mit trockener Statistik erläutern, dass sich in einem wärmeren Klima die Glockenkurve der Verteilung der Temperaturen verschiebt, dann hört sich das ziemlich abstrakt an. Die Australier erleben gerade, was diese bedeutet. Wenn es im Durchschnitt wärmer wird, wird es eben auch manchmal ganz besonders heiß. Am 7. Januar betrug der Landesdurchschnitt der Tageshöchsttemperatur nach einem Bericht des australischen Wetterdienstes 40,3 Grad Celsius, was ein neuer Rekord war. In den Tagen zuvor hatte der Wert einige wenige Zehntel Grad darunter gelegen. Das war, wie gesagt, ein Durchschnittswert für einen ganzen Kontinent und kein lokales Ereignis. Entsprechend waren an vielen Stationen die Temperaturen noch deutlich höher, zum Teil bis über 48 Grad Celsius. Derartige Hitze wird lebensgefährlich, wenn man sie über mehrere Stunden ohne Gelegenheit zur Abkühlung ertragen muss. Bereits seit September 2012 erlebt das ganze Land deutlich überdurchschnittliche Temperaturen. In einem Teil des Landes, insbesondere in einigen wichtigen Agrarregionen, fiel zudem im letzten Quartal viel zu wenig Regen. Das heißt, es herrscht starke Dürre, die insbesondere auf Tasmanien auch bereits zu dramatischen Buschbränden geführt hat. In einigen Regionen ist von der schlimmsten je erlebten Feuergefahr die Rede. Für Australien heißt das ziemlich viel, denn das Land hat in den letzten Jahren bereits eine ganze Reihe verheerender Hitzewellen und Buschbrände durchlitten. Dennoch gab es dort vor nicht allzu langer Zeit noch eine regelrechte Kampagne gegen Klimawissenschaftler, die mit Wüstendrohungen überhäuft wurden. Der Wetterdienst geht davon aus, dass die Hitzewelle weiter anhalten und noch zahlreiche neue Rekorde aufstellen wird. Für die nächsten Tage werden für einige Regionen im Landesinneren Höchsttemperaturen von bis zu 54 Grad Celsius vorhergesagt. In 6 Bundesstaaten gibt es inzwischen Buschbrände. Aber gefährlicher als das Feuer ist die Hitze selbst. Das Magazin New Scientist zitiert die australische Umweltmedizinerin Lisanna, nach deren Angaben in Australien wesentlich mehr Menschen durch Hitze als durch Feuer oder Überschwemmungen getötet werden. Ab Temperaturen von 35 Grad Celsius haben insbesondere Kleinkinder und Alte Schwierigkeiten. Nun abschließend ein Artikel von Kontratom. Dieses ist das Internetportal zu erneuerbaren Energien, aber vor allem zum Protest gegen die AKW-Energienutzung. Hier erfahrt, welche Atomtransporte gerade stattfinden, zum Beispiel nach Grundremmingen oder nach Gronau oder eben halt natürlich nach Gorleben, aber auch welche AKW-Störfälle es weltweit gab, wie viele es zum Beispiel erschreckend viele in der BRD gab im Dezember, auch dass zum Beispiel in der Ukraine ein Mensch bei einem AKW-Unfall im Dezember gestorben ist und eine Bilanz, die jetzt Anfang Januar auf diesem Portal gezogen wurde, die wollen wir euch jetzt vorstellen. Weltweite AKW-Bilanz 2012. Atomkraft tritt auf der Stelle und wird von Solar- und Windkraft überrannt. Auch 2012 wurden weltweit nur 2 neue Reaktoren in Betrieb genommen und mit dem Bau von 3 Reaktoren begonnen. 2 wurden stillgelegt. 2 AKW-Baustellen wurden endgültig wieder aufgegeben. Die erneuerbaren Energien überrannten die Atomenergie. Ende 2012 waren weltweit 437 AKW-Reaktoren in Betrieb, eigentlich nur 431, da 6 weitere Atomreaktoren in Fukushima nicht offiziell, aber de facto stillgelegt sind. Ende 2000 waren noch 444 AKW-Blöcke in Betrieb. Seit Beginn der Fukushima-Katastrophe haben sogar Länder wie China, Indien und Südkorea, die in den letzten 10 Jahren immer neue AKW-Bauabsichten verkündet hatten, die Signale auf Abwarten gestellt. Die Bautätigkeit wird nicht reichen, um die in die Jahre gekommenen, bald aus Altersgründen vom Netz gehenden Atomreaktoren zu ersetzen. Vor Tschernobyl wurden in manchen Jahren 20 und sogar über 30 Reaktoren neu in Betrieb genommen. 2012 waren es nur 2. In Europa ganz wenige Neubauten und die werden richtig teuer und unrentabel. In West- und Nordeuropa werden 2 Atomreaktoren neu gebaut. In Finnland wie in Frankreich entsteht jeweils ein EPR, ein europäischer Druckwasserreaktor. Im finnischen Olkiluoto sollte zum Festpreis von 3 Milliarden Euro und finanziert mit Krediten der Bayerischen Landesbank so ein Druckwasserreaktor erstellt werden und ursprünglich 2009 in Betrieb gehen. Jetzt steht die Kostenkalkulation bei 8,5 Milliarden Euro. Die Fertigstellung wird für 2015 prognostiziert. Schlecht läuft es auch für die Atomindustrie mit dem 2. EPR im französischen Flamanville. Kürzlich wurde bekannt gegeben, dass die Kosten nochmal um 2 Milliarden auf 8,5 Milliarden Euro voraussichtlich steigen werden. Statt wie ursprünglich geplant 2012 eine Inbetriebnahme frühestens in 2016. Anfangs hatte man den EPR mit Stromproduktionskosten von knapp 3 Cent je Kilowattstunde angepriesen. Jüngst hieß es im World Nuclear Industry Status Report 2012, der Strom könne nicht für weniger als 11 bis 16 Cent je Kilowattstunde geliefert werden. Besorgniserregend ist, dass in Frankreich mit seinen 58 alten Atomreaktoren der AKW-Ausfall steigt. Im letzten Jahr standen bei unseren Nachbarn die AKW nur noch 76% der Zeit zur Verfügung. Hoffentlich wird bei Stromengpässen in Frankreich nicht entschieden. Stromproduktion muss auch mal vor Sicherheit gehen. Irrer Rekord in den USA. 1973 begann man den Bau des Reaktors Watts Bar 2. 1976 sollte er fertig sein. Eigentlich hatte man nach vielen Bauunterbrechungen und Verzögerungen die Inbetriebnahme jetzt für 2012 angekündigt. Aber 2012 hieß es, vor 2015 oder 2016 würde der Reaktor nicht fertig. In den letzten 5 Jahren sind in den USA zig Milliarden staatliche Bürgschaften für den Bau neuer Reaktoren zugesagt worden und die Genehmigung für 28 Reaktoren wurde beantragt. Aber die meisten Verfahren treten auf der Stelle. 8 Anträge wurden sogar wieder zurückgezogen. Hauptgrund: Der Strom aus neuen AKW ist mit vorkalkulierten 8 bis 10 Cent je Kilowattstunde zu teuer. Und das, obwohl Kosten für Unfallhaftung und Atommülllagerung auf Staat, Steuerzahler und Nachkommen abgewälzt werden. Osteuropa und Asien. Auf China, Indien und Russland entfallen 3/4 aller AKW-Neubauten. Dort stehen 43 AKW-Baustellen in der Liste. Brutal werden neue AKW-Bauten in Indien im wahrsten Sinne des Wortes durchgeprügelt. Besorgniserregend ist auch China. Zurzeit werden in diesem boomenden Land 26 Atomreaktoren gebaut. Allerdings war auch für China Fukushima ein Einschnitt. Bis zum März 2011 stieg die Zahl der neuen AKW-Baustellen. 2008 waren es 6. 2009 dann 9, 2010 bereits 10. Die Fukushima-Katastrophe führte jedoch dazu, dass 2011 kein neuer AKW-Bau begonnen wurde, auch 2012 nicht. Aufgabe von Atomplänen. Nach Beginn der Fukushima-Katastrophe haben Japan und Bulgarien 2 Reaktorneubauten eingestellt. In Japan hält man sich jedoch einen Weiterbau noch offen. In Ägypten, Brasilien, Indien, Großbritannien, Kuwait, den Niederlanden und der USA strichen Investoren neue AKW-Pläne. Belgien, Schweiz und Spanien beschlossen den Atomausstieg. In Italien wie auch in Litauen bestimmten in Volksentscheiden große Mehrheiten die Abkehr von Atomplänen. Erneuerbare Energien überrennen die Atomkraft. Die Weltzahlen 2012 zum Ausbau von Solar- und Windkraft werden erst in einigen Monaten vorliegen, aber der Entwicklung im Jahr 2011 lässt Gutes vermuten. 2011 schrumpfte die Atomkraft um 7,4 Gigawatt. 1 Gigawatt sind 1 Million Kilowattstunden. Die Windkraft wuchs um 40 Gigawatt und der neue Star Solarkraft nahm um 30 Gigawatt zu. 2012 stagnierte die Atomkraft, aber die Solaranlagen werden um schätzungsweise 40 Gigawatt, die Windkraft um 45 Gigawatt gewachsen sein. Wir Umweltschützer setzen uns auch 2013 dafür ein, dass alle AKW vor dem nächsten GAU abgeschaltet werden und dass weltweit mit Energieeffizienz und erneuerbaren Energien eine enkeltaugliche Energiewirtschaft entsteht. Und das war der linke Medienspiegel im Januar. Wenn ihr die Sendung nachhören wollt oder genaueres zu den Artikeln wissen wollt, schaut online unter medienspiegel.blogsport.de. Und tschüss.